Die Weltgesellschaft ist voller Paradoxien und Widersprüche. Auf der einen Seite krepieren in der sogenannten Dritten Welt Jahr für Jahr Hunderttausende Menschen, weil ihnen der Zugang zu dringend benötigten Impfstoffen verweigert wird. In den westlichen Zentren hingegen sind durch kontinuierliche Massenimpfungen Krankheiten, die in der Vergangenheit zahllose Opfer gefordert haben, mittlerweile ausgerottet worden bzw. ziehen sie zumindest keine solch katastrophalen Folgen mehr nach sich wie noch in der Vergangenheit. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, wächst in den globalen Wohlstandsinseln die Gruppe der sogenannten Impfgegnerinnen kontinuierlich an. Diese zumeist der Mittelschicht entstammenden, größtenteils esoterisch eingestellten Individuen halten Impfungen für regelrechtes Teufelszeug. Krankheiten seien schließlich etwas Natürliches, Reinigendes, das der Mensch nun einmal durchlaufen müsse, wolle er mit den kosmischen Kräften im Einklang bleiben. Daran glaubt der moderne Impfskeptiker genauso fest wie der mittelalterliche feudale Hintersasse an die Existenz von Hölle und Fegefeuer. Es bricht sich ein neuer Neo-Obskurantismus Bahn. Obwohl sie alle der Grundgedanke eint, Impfungen seien schädlich, gibt es dennoch, wie bei jeder Ideologie, unterschiedliche Schattierungen und Ausprägungen unter den Impfgegnerinnen. Die Gemäßigteren halten Impfungen nur für einen gigantischen Betrug, für eine geschickte Masche der Pharmaindustrie, die sich an den Millionen Getäuschten eine goldene Nase verdienen wolle. Wir wissen ja überhaupt noch gar nicht, ob es, das sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, als Virusprotestant und als Impfprotestant, ob es das Masernvirus überhaupt gibt. Das hat ja noch nie einer gesehen. Die radikalere Fraktion hält Impfstoffe für ein von der Regierung hergestelltes Gift, mit dem diese die Bevölkerung wahlweise ruhigstellen oder gleich dezimieren möchte. Die braucht man. Pharma braucht Geld. Die muss die ganze Welt langsam reduzieren. Und das erreiche ich durch Impfungen. Und man will die Menschheit reduzieren. Und das gelingt ganz gut über Impfungen. Doch egal welcher Schattierung oder Ausprägung die einzelnen Fraktionen angehören mögen, rationalen Argumenten sind sie alle nicht zugänglich. Schließlich habe jeder, der nicht ihre verquere Weltsicht teile, entweder die Wahrheit noch nicht erkannt oder muss sich verdächtigen lassen, ein Agent der Pharma-Lobby oder des Staates zu sein. Überlegen Sie mal, was mit diesen Impfungen alles für Propaganda gemacht wird. Ob das Radio ist, ob das Fernseher ist, ich gucke mir diese Scheiße eigentlich nur an, um zu sehen, wie gelogen und betrogen wird. Lässt man sich einmal kurz auf diese bizarre Gedankenwelt ein, ist dieser Gedanke eigentlich nur folgerichtig. Auch ein geschlossenes Wahngebilde ist schließlich in sich schlüssig. Was die Impfgegner darüber hinaus eint, ist der Glaube, besonders aufgeklärt zu sein, ja geradezu subversiv zu handeln. Sie hätten es ja durchschaut, das geheime und korrupte Spiel von Staat und Industrie. Sie würden nicht länger wie Schafe brav zur Schlachtbank bzw. Impftisch pilgern, um sich unnötige oder gar schädliche Stoffe injizieren zu lassen. In einer homöopathischen Fortbildung gab es so ein Impfseminar, wo ein ganzes Wochenende über das Impfen und über Zusatzstoffe und über, alles Mögliche geredet wurde. Und danach war das für mich klar, dass das nicht geht. Letztlich unterscheidet sich der gemeine Impfgegner nicht sonderlich von Anhängern der Chemtrail-Theorie oder von Menschen, die glauben, dass die Mondlandung nur ein Hollywood-Fake gewesen sei. Deutlich wird das auch an der Informationsbeschaffung. Da die Gegnerinnen hinter dem Impfsystem ein perfides Täuschungsmanöver vermuten, glauben sie folgerichtig offiziellen Stellen oder der Fachliteratur kein Wort. Informationen saugt man sich nur aus diversen verschwörungsideologischen Internetseiten und Foren zusammen, die den eigenen Wahn noch zementieren, anstatt ihn kritisch zu reflektieren. Doch wo die Chemtrailer und Mondverschwörer sich nur online echauffieren und höchstens einen Shitstorm starten, gefährden militante Impfgegner aktiv sowohl ihre eigene als auch die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Vollends fahrlässig und regelrecht widerwärtig wird es, wenn sie den eigenen Wahn auf ihre Kinder projizieren. Viele Impfgegnerinnen weigern sich nämlich konsequent, ihre Kinder gegen sämtliche Kinderkrankheiten impfen zu lassen. Röteln, Kinderlähmung, Masern, ja sogar Tetanusvorsorge werden komplett abgelehnt. Als direkte Konsequenz daraus tobt gerade in Berlin die wohl heftigste Masernepidemie seit Jahrzehnten. Manche Eltern veranstalten in ihrer Verblendung sogar sogenannte Masernpartys, bei denen sich die Kinder untereinander anstecken sollen. In Berlin mussten infolge dieses organisierten Irrsinns bereits Dutzende Kinder auf der Intensivstation behandelt werden. Einige wären dabei fast verstorben. Doch woher kommt dieser Wahn? Warum entzieht sich eine wachsende Mehrheit jeder rationalen Kritik und spuckt mit ihrem gemeingefährlichen Handeln der Gesellschaft und jeder Vernunft faktisch ins Gesicht? Um darauf eine brauchbare Antwort zu finden, muss man näher auf die Konstitution der modernen Gesellschaft eingehen und sie quasi auf ihren innersten Kern hin sezieren, nämlich die Wertverwertung. Wenn die Impfgegnerinnen offen irrational auftreten, offenbaren sie damit nur, dass das Gesellschaftssystem, dem sie entspringen, selbst hochgradig irrational ist. Der Kapitalismus ist, entgegen der Propaganda seiner Apologeten, eben nicht das vernünftigste, zweckmäßigste, rationalste und letztlich beste Gesellschaftssystem, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Vielmehr handelt es sich bei ihm um ein höchst destruktives, irrationales Zwangssystem, das permanent völlig unnötiges Leid schafft und schlimmste Zurichtungen von den Menschen abverlangt. Jedwege Produktion dient ja nicht der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, sondern hat einzig die Anhäufung von Mehrwert in der Geldform zum Ziel. Der reale Gebrauchswert eines Gegenstands spielt hierbei nicht die geringste Rolle. Egal ob Babynahrung oder Handgranaten produziert werden, für die Kapitalverwertung macht das nicht den geringsten Unterschied. Der stoffliche Ausschuss ist lediglich ein Abfallprodukt, nicht aber der eigentliche Zweck der ganzen Veranstaltung. So kann es auch innerhalb dieser verrückten, auf allumfassender konkurrenzbasierenden Logik sinnvoll sein, tonnenweise Lebensmittel zu vernichten, um die Preise stabil zu halten. Ebenso macht das System immanent Sinn, Gegenden nicht mehr mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen, wenn diese Regionen nicht mehr die nötige Kaufkraft dazu besitzen, etwa weil sie in der Weltmarktkonkurrenz gescheitert sind. Ob dadurch Millionen Menschen der Zugang zu lebenswichtigen Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Kleidung und so weiter verwehrt wird, ist völlig gleichgültig. Das ist der irrationale Kern der kapitalistisch konstituierten Gesellschaft. Die universale Konkurrenz auf anonymen Märkten zum Zwecke der Geldvermehrung. Ein abstrakter, menschenfeindlicher und hochgradig irrationaler Selbstzweck. Aller Rationalität und Vernunft innerhalb der Gesellschaft ist die instrumentelle Systemvernunft, nämlich aus einem Euro zwei zu machen und seinen Konkurrenten am besten zu verdrängen, notwendig vorausgelagert. Kurzum, der Kapitalismus verursacht permanent Leid. Die Menschen leiden unter den Verhältnissen, die sie mittragen und dabei selbst tagtäglich reproduzieren. Diese Verhältnisse treiben Menschen zum Widerstand, zur Rebellion. Jedoch muss man sich intensiv und kritisch mit dem Kapitalismus und seinen Funktionsgesetzen auseinandersetzen, um zu einer fundierten Kritik zu kommen. Ein bloßer antikapitalistischer Effekt bleibt erfolglos, ist letztlich systemstabilisierend und kann schnell in Regression umschlagen. So bricht sich der Unmut über die als unerträglich empfundenen, aber unverstandenen Zustände notwendigerweise auf ideologischen Nebengleisenbahnen, die zwangsläufig ins Nichts führen, beziehungsweise eben in reaktionäre Weltbilder und Verschwörungsdenken. Die Impfgegnerinnen sind dabei nur eine Spielart einer viel größeren Gruppe von Menschen, die aufgrund ideologischer Fallstricke zu konformistischen Rebellionen aufrufen. So kommt auch der Neo-Obskurantismus der Impfgegnerinnen von seinem Selbstverständnis her schon fast als antikapitalistische Rhetorik daher. Kapitalismuskritik geht mit dem Neo-Obskurantismus aber eben nur als verkürzte, entkernte, selber Obskure einher, die von Analyse und Marx nichts, von Verschwörungsdenken und Zion aber alles weiß. Diese Paradoxie offenbart sich auch dann, wenn der Impfskeptiker gegen Big Pharma stänkert, damit der heimische Mittelstand als Standortfaktor erhalten bleiben kann. Kritisches Bewusstsein wird dabei verkrüppelt, zum trüben Drang hinter die Kulissen zu sehen. Das schrieb bereits Adorno in der Theorie der Halbbildung. Das Gefühl, an die Macht des Bestehenden doch nicht heranzureichen, vor ihm kapitulieren zu müssen, lähmt auch die Triebregungen der Erkenntnis. Fetischisiert, undurchdringlich, unverstanden wird, was dem Subjekt als unabänderlich sich darstellt. Will man Phänomene wie die Impfgegner, Chemtrail-Verschwörer oder andere irrationale Verschwörungsideologen bekämpfen, kann es deshalb nicht darum gehen, die vermeintliche Rationalität der kapitalistischen Gesellschaft gegen diese Leute ins Feld zu führen. Vielmehr muss der Kapitalismus als irrationales Grundsystem, was Verschwörungsdenken, Rassismus, Antisemitismus und andere Ideologien notwendig hervorbringt, selber in den Fokus der Kritik genommen werden. Für die Zukunft kann deshalb nur gelten, wer vom Kapitalismus nichts wissen will, soll auch vom Verschwörungsdenken schweigen.